Bayern 2. Hörspiel Artmix. Sounds und Gesang haben drei litauische Künstlerinnen dieses Jahr den Goldenen Löwen der Kunstbiennale in Venedig gewonnen. Natürlich hat ihre Arbeit Sun and Sea Marina auch eine Bildebene. Die Sängerinnen und Sänger agieren in einer Art Spaßbad ohne Wasser. Sie liegen in Badehose und T-Shirt in einer alten Produktionshalle auf goldenem Sand und singen in eben traumhafter Umgebung vom Albtraum der Klimaerwärmung. Thomas Kretschmer begrüßt Sie zum Hörspiel Artmix, der Sendung für hörbare Kunst im weiten Feld von Soundart, Hörspiel und Medienkunst. In einer guten Stunde geht's im Artmix-Magazin noch einmal nach Venedig. Dann schauen wir mit den Ohren, was sich auf der Kunstbiennale 2019 alles tut. Vorher aber ein Ausflug in die Welt der Gespenster oder besser gesagt der Phantome. Anders als langfristig angekündigt, senden wir heute nämlich das Stück Vive le Fantôme von Martin Brandlmeier, ausgezeichnet mit dem Karl-Tschuka-Preis 2018. Diesen Preis vergibt der Südwestrundfunk für Hörspiele als Radiokunst. Ausgezeichnet wird die, Zitat, beste Produktion eines Hörwerks, das in akustischen Spielformen musikalische Materialien und Strukturen benutzt. Zitat Ende. Mit seiner Produktion Vive le Fantôme hat Martin Brandlmeier die Jury im Jahr 2018 überzeugt. Martin Brandlmeier ist Musiker, Schlagzeuger, 1971 geboren. Seine Gespenster sind die Vorbilder und Idole, die sein künstlerisches Schaffen angestoßen und beeinflusst haben. Der Trompeter Miles Davis zum Beispiel, die Sängerin Billie Holiday oder der Philosoph Jacques Derrida. Sie alle kehren in seinem Schaffen immer wieder, ob bewusst oder unbewusst. Diese Wiederkehr hat er in Vive le Fantôme akustisch in Szene gesetzt, mit Samples und Ausschnitten aus Werken seiner Phantome und mit seinem Schlagzeug. Martin Brandlmeiers Geister sprechen nicht, sie machen sich auf andere Art bemerkbar und sie kehren immer wieder. Mm-hmm. morning noise, television, I mean, synthesizers, sound of that astronauts get when they go off. I mean, it's all kinds of sounds, so that should be included. Included in the music, you know. When they go off, this morning noise, television, I mean, synthesizers, sound of that astronauts get when they go off. You said this warrants missing. Vous savez, Freud, toute sa vie, a eu affaire au problème du fantôme. Voilà, le téléphone, c'est le fantôme. Je vais. Allô? Yes. Yes. Yes. This way it goes. This is exactly what you said. This. Yes. genommen habe.

Sound astronauts give when they go off. Television. Synthesizers. Sound that astronauts give when they go off. I mean, it's all kinds of sounds, so that should be included in there. In the music, you know. Yeah, that's right. That's where it goes. That's exactly what you said. This horn's missing. G flat. G. D. D flat. D. G minor 7 to D flat. Yeah. G minor 7. G minor 7. A minor 7. And what key strings were? C minor. Here I was born, and here I died. Here I was born, and here I died. He remembered. Here I was born, and here I died. I died here when I was here. He the hunter, she the prey. Or was it the other way around? Here I will ride. The tiles hadn't changed. The tiles hadn't changed. He had driven up and down the hills of San Francisco. Here I won't ride. I wasn't dead. The vertigo of time. Yeah, that's right. That's the way it goes. Oh, that's exactly what you said. This one is missing. Yes. Alors, ça peut être une voix fantomatique, c'est quelqu'un que je ne connais pas, qui aurait pu me raconter n'importe quelle histoire, qui venait des États-Unis, bon, en se présentant de la part d'un ami, etc. etc. Bon, ce que Kafka dit de la correspondance, des lettres, enfin, la relation épistolaire, ça vaut aussi pour la relation technique, bon, laisse derrière eux la... Bon, de l'image, de la cinématographie, comme on pourrait le penser. On pourrait penser que la science, la communication, le pouvoir. Que j'ai accepté de figurer dans l'application peut-être vous je vous connais depuis ce matin, mais déjà vous êtes traversé pour moi par toutes sortes de figures fantomatiques. Donc, je ne sais pas si je crois ou si je ne crois pas aux fantômes, mais je dis vive les fantômes. Vive. Like you said. Vive les fantômes. Yes. Okay, I'll be very glad to meet you. Goodbye. Sie hörten Vive le Fantôme von Martin Brandlmeier, realisiert von Martin Brandlmeier mit O-Toneinblendungen von Miles Davis, Jacques Derrida, Billie Holiday, Thelonious Monk und anderen. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2018.